vom Boss ausgeraubt werden. Am 15. April ist Beklau deinen Arbeitstag. Am 15. April ist Beklau deinen Arbeitsplatztag. Arbeitet dein Chef weniger als du? Verdient er aber mehr? Schwört jemand in deinem Privatjet auf deine Kosten herum? Wenn das Unternehmen am Ende des Tages Geld verdient, bedeutet es, dass es dir nicht den vollen Wert deiner Arbeit zahlt. So entsteht der Gewinn eines Unternehmens. Wenn du also etwas an deinem Arbeitsplatz brauchst, nimm es. Du hast es dir verdient. Klaue etwas von deiner Arbeit. Es könnte eine Büroklammer sein oder etwas Geld aus der Kasse oder gleich etwas Größeres. Wenn du ein Barista bist, hol dir einen Beutel Kaffee. Wenn du in einer Werkstatt arbeitest, besorg dir einen Schlüsselsatz. Wenn du arbeitslos bist, nimm etwas von deinem Arbeitsplatz eines anderen. Arbeitslosigkeit funktioniert auch für die Bosse. Sie zwingt die Menschen, jeden Job anzunehmen, den sie können, und sendet die Botschaft auch an andere ArbeiterInnen. Das, was, wenn sie sich nicht unterordnen, sie auch bald arbeitslos sein könnten. Klaue etwas von deiner Arbeit. Du kannst es mit deinen FreundInnen teilen oder es deiner Familie geben. Der Familie, die du wegen deines Jobs nie siehst. Du könntest es selbst nutzen, um etwas zu tun, von dem du schon immer geträumt hast. Vielleicht etwas, das all das Potenzial nutzt, das in dir steckt, das du aber nicht nutzen kannst, weil du die ganze Zeit für jemanden anderes arbeiten musst. Lass dir von deinem Boss nichts gefallen. Klau dir deine Würde zurück. Klaue etwas von deiner Arbeit. Vereine dich mit deinen MitarbeiterInnen. Arbeite zusammen, um euren Unter-der-Hand-Gewinn zu maximieren. Stellt sicher, dass alle sicher sind und bekommen, was sie brauchen. Lasst euch vom Boss nicht gegeneinander ausspielen. Am Ende macht euch das alle sonst nur noch verletzlicher. Baut so viel Vertrauen auf, bis ihr von gemeinsamen Dingen mitgehen lassen so weit seid, dass ihr euch vorstellen könnt, den Arbeitsplatz an sich zu übernehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass du bereits von deiner Arbeit klaust. Wenn vielleicht nicht direkt Gegenstände, dann doch wenigstens durch Schummelei bei der Arbeitszeit. Schön für dich, aber hört doch nicht dort auf. Denk daran, wie viel mehr du nehmen könntest, wie viel du mehr verdienst. Markiere es im Kalender und plane schon mal voraus. Der 15. April ist Beklau deinen Arbeitsplatztag. Disclaimer: Diese Website ist nur ein rhetorisches Stilmittel. Vereinfacht ausgedrückt zielt sie darauf ab, das bereits weit verbreitete Phänomen des Arbeitsplatzdiebstahls aufzudecken und nicht diejenigen zu ermutigen, die sonst keine solchen illegalen Handlungen begehen würden. Weder der Host noch der Entwickler sind dafür verantwortlich, dass Menschen zu ihnen navigieren oder was sie danach tun. Frequently Asked Questions. Ist es unmoralisch, deinen Arbeitsplatz zu beklauen? Stehlen ist unmoralisch, ja. Deswegen sollt ihr dein Unternehmen den vollen Wert auszahlen, den es durch deine Arbeitskraft erhält, anstatt nur einen kleinen Teil davon. Wenn du etwas von deinem Arbeitsplatz stiehlst, nimmst du dir nur einen weiteren Teil deines hart verdienten Einkommens. Ist es illegal, deinen Arbeitsplatz zu beklauen? Rechtlich gesehen ja. Auf der anderen Seite war auch die Sklaverei bis Dezember 1865 legal. Ist deinen Arbeitsplatz zu beklauen Arbeitgeber? Ist deinen Arbeitsplatz zu beklauen arbeitgeberfeindlich? Hate to break it to you, but your employees steal from you every day. By encouraging them to focus on one day a year, we're looking out for you. Consider this is a harm reduction approach. Es tut mir echt leid, es dir zu sagen, Boss. Aber deine Angestellten bestehlen dich jeden Tag. Indem wir sie ermutigen, sich auf einen Tag im Jahr zu konzentrieren, kümmern wir uns um dich. Betrachte es einfach als einen Ansatz der Schadensminderung. Macht der Beklau deinen Arbeitsplatztag, das Stehlen für Angestellte schwieriger? Nicht wirklich. Das gravierendste Hindernis, das überwunden werden muss, sind nicht etwa deine Bosse oder die Kameras, sondern fehlgeleitete Arbeitskolleginnen. Der Beklau deinen Arbeitsplatztag will die Solidarität unter den Arbeitenden und die Neuverteilung des Reichtums durch die Basis fördern. Für einige ist es schwierig, ihren Arbeitsplatz zu beklauen. Manche Lokalitäten sind vollständig überwacht und viele Leute können es sich nicht leisten, in Schwierigkeiten zu geraten. Richtig. Das ist ein weiterer Grund, warum du, wenn du nicht zu diesen Leuten gehörst, deinen Arbeitsplatz beklauen solltest, um jene zu unterstützen, die es selbst nicht tun können. Ich bin in Rente. Kann ich beim Beklau deinen Arbeitsplatztag mitmachen? Ja, kannst du. Geh einfach zu deinem ehemaligen Arbeitsplatz zurück. Wenn du dort in der Vergangenheit Probleme und Konflikte hattest, erwarten sie dich vielleicht. Aber es ist nie zu spät, um deinen Arbeitsplatz zu beklauen. Ich würde gerne meinen Arbeitsplatz beklauen, aber ich arbeite für eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Überlebenden von häuslicher Gewalt einsetzt. Wenn du deinen Arbeitsplatz wirklich liebst, sind die Chancen hoch, dass er finanziell schlecht dasteht. Es wird also Zeit, den Arbeitsplatz von jemand anderem zu besuchen. Aber meine Arbeitgebenden spenden für wohltätige Zwecke, wenn sie Profit machen. Wenn ich meinen Arbeitsplatz beklaue, dann sind ihre Spenden kleiner. Wer sollte bestimmen, wofür es sich am meisten lohnt, Geld zu spenden? Du oder irgend so ein steinreicher Bürokrat? Nur weil du deinen Arbeitsplatz beklaust, heißt das nicht, dass du alles für dich allein behalten musst. Wenn ich meinen Arbeitsplatz beklaue, macht mich das zu einer egoistischeren Person? Nicht zwangsweise. Vielleicht fällt es dir ja leichter, etwas zu teilen, wenn du nicht deine Arbeitskraft dafür hergeben musstest. Deinen Arbeitsplatz zu beklauen, könnte dich sogar zu einer großzügigeren Deinen Arbeitsplatz zu beklauen, könnte dich sogar zu einer großzügigeren Person machen. Was denkt Gott über Beklau deinen Arbeitsplatz? Akademische Theologen wie der deutsche Gelehrte des Alten Testaments, A. Alt, Autor von Das Verbot des Diebstahls im Dekalog, Autor von Das Verbot des Diebstahls im Dekalog, legen nahe, dass das Gebot, du sollst nicht stehlen, ursprünglich gegen das Stehlen von Menschen, also gegen Entführungen und Sklaverei gedacht war. Dies entspricht der jüdischen Interpretation der Aussage, du sollst nicht entführen, wie zum Beispiel Rabbi Shlomo Yitzchari konstatierte. Er ist als Autor der ersten umfassenden Kommentare zu Talmud bekannt. Wenn dies der Fall ist, ist das wirkliche Verbrechen nicht die Arbeiterin, die einen Teil der Früchte ihrer Arbeit zurücknimmt, sondern das Wirtschaftssystem, dass es überhaupt in die Lohnsklaverei zwingt. Außerdem erklärte Jesus, es ist einfacher für ein Kamel durch das Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Mann in das Reich Gottes einzutreten. Matthäus 19,24. Setze deinen Arbeitgeber nicht einer solchen Gefahr aus. Was passiert, wenn ich meinen Arbeitsplatz beklaue und meine Firma Konkurs geht? Säge ich nicht am Ast, auf dem ich sitze? Unternehmen planen potenzielle Verluste schon lange vorher mit ein. Sie zählen praktisch auf dich, dass du etwas stehlst. Wenn diese Umverteilung nicht eingefordert wird, bleiben einfach in ihren Kassen noch mehr unverdiente Gewinne. Werden die Kosten für Beklau deinen Arbeitsplatztag an die VerbraucherInnen weitergegeben? Deine ArbeitgeberInnen sind kluge Geschäftsleute. Wenn sie einfach versuchen würden, Waren an die Bedürftigen so günstig wie möglich zu verteilen, wäre sie in einer anderen Branche tätig. Das heißt, wenn sie den KundInnen mehr berechnen könnten, würden sie es bereits machen. Die Preise ihrer Produkte werden vom Markt bestimmt, nicht von den Kosten ihrer Herstellung. Ist es nicht schlecht für die Wirtschaft, wenn ich meinen Arbeitsplatz beklaue? Was passiert, wenn die Märkte wieder einbrechen? Wird uns der Beklau deinen Arbeitsplatztag dem Ende der Welt näher bringen? Du machst Witze, oder? Wer erledigt all die Arbeit in der Gesellschaft? Bosse und Aktionäre oder die Angestellten? Wenn jeder Konzern morgen Konkurs gehen würde und wir uns die ganzen Ressourcen aneignen könnten, die sie gehortet haben, denkst du nicht, dass wir fähig wären, sie gerechter zu verteilen? Sie können von Glück reden, dass wir nicht gleich alles stehlen. Verhindert der Beklau deinen Arbeitsplatztag reale soziale Veränderungen? Sollten wir uns nicht lieber zusammentun, um den Problem gemeinsam an die Wurzeln zu gehen, anstatt individualisiert zu handeln? Du bist wohl auf der richtigen Spur. Der Beklau deinen Arbeitsplatztag hält dich nicht davon ab, dich gemeinsam mit anderen zu organisieren. Zum Beispiel könntest du mit deinen ArbeitskollegInnen absprechen, wie ihr eure Beute verteilt. Im Ernst, wenn sich... Welchen Sinne hätte es, sich zusammenzutun, wenn man immer noch Angst hat, sich das zu nehmen, was einem zusteht? Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, wenn wir über das bloße Stehlen hinausgehen und stattdessen gleich den ganzen Betrieb übernehmen würden. Warum ist der Beklau dein... Warum ist der 15. April Beklau dein Arbeitsplatztag? Wie die meisten ArbeiterInnen wissen, kann jeder Tag Beklau dein Arbeitstag sein. Aber wir können die Menschen nicht ermutigen, ständig ihre Arbeitsplätze zu beklauen. Soweit wir wissen, wäre das illegal. Das Beste, was wir tun können, die Menschen aufzufordern, ihren Arbeitsplatzdiebstahl auf einen Tag im Jahr zu beschränken. In den USA ist der 15. April der Steuertag, Tax Day, also ein passender Termin, da die Regierung an diesem Tag von allen stiehlt. Sie nehmen dein hart verdientes Geld und stecken es direkt in einen Krieg um Ressourcen oder ein Hinterzimmergeschäft. Eine Art, auf die dich die Firmen dann wiederum beklauen. Nimm das nicht einfach hin. Klau etwas von deiner Arbeit.